Erster Jesus hat zu den Leuten gesprochen. Dann ging er nach Kapernaum. Zweiter ein Mann hatte einen Knecht, der sehr krank war und bald sterben sollte. Der Mann war wichtig. Dritter der Mann hörte von Jesus. Er schickte Freunde von den Juden zu Jesus. Sie sollten Jesus bitten, zu kommen und seinen Knecht zu retten. Vierter die Freunde gingen zu Jesus und baten ihn sehr. Sie sagten, der Mann ist gut. Du sollst ihm helfen. Fünfter denn er liebt unser Volk. Er hat sogar unsere Kirche gebaut. Sechster Jesus ging mit ihnen. Sie waren fast beim Haus. Da schickte der Mann Freunde zu Jesus. Sie sagten, Herr, du musst dir keine Mühe machen. Ich bin nicht gut genug, dass du in mein Haus kommst. Siebter, ich bin auch nicht zu dir gekommen. Aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Achter, ich bin ein Mann mit Macht. Ich habe Soldaten unter mir. Ich sage zu einem, geh. Dann geht er. Ich sage zu einem anderen, komm. Dann kommt er. Und ich sage zu meinem Knecht, tu das. Dann tut er es. Neunter Jesus hörte das und war überrascht. Er sagte zu den Leuten, die ihm folgten, ich sage euch, ich habe in Israel keinen so großen Glauben gefunden. Zehnter die Freunde gingen zurück zum Haus. Da sahen sie, dass der Knecht gesund war. Elfter am nächsten Tag ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Freunde und viele Leute gingen mit ihm. Zwölfter Jesus kam zum Tor der Stadt. Da trugen Leute einen toten Mann hinaus. Er war der einzige Sohn seiner Mutter. Sie war eine Witwe. Viele Leute aus der Stadt gingen mit ihr. Dreizehnter Jesus sah die Frau und hatte Mitleid mit ihr. Er sagte zu ihr, weine nicht. Vierzehnter Jesus ging zu dem Sarg und berührte ihn. Die Leute, die den Sarg trugen, blieben stehen. Jesus sagte, junger Mann, steh auf. Fünfzehnter der tote Mann setzte sich auf und sprach. Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Sechzehnter alle Leute hatten Angst. Sie lobten Gott und sagten, ein großer Prophet ist gekommen. Gott hat seinem Volk geholfen. Siebzehnter die Geschichte von Jesus wurde in ganz Judäa und in der Gegend erzählt. Achtzehnter die Freunde von Johannes erzählten ihm alles. Neunzehnter Johannes rief zwei seiner Freunde. Er schickte sie zu Jesus und fragte, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Zwanzigster die Männer gingen zu Jesus und sagten, Johannes hat uns zu dir geschickt. Er fragt, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? 21. In dieser Zeit heilte Jesus viele kranke Menschen. Er half Menschen mit bösen Geistern. Und er gab vielen blinden Menschen das Augenlicht. 22. Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt, Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Kranke werden gesund, Taube hören, Tote werden wieder lebendig. Und den armen Leuten wird die gute Nachricht erzählt. 23. Wer mich nicht ablehnt, ist glücklich. 24. Die Männer von Johannes gingen weg. Dann sprach Jesus zu den Leuten über Johannes, was habt ihr in der Wüste sehen wollen? Ein Schilf, das im Wind weht? 25. Nein. Was habt ihr sehen wollen? Einen Mann mit schönen Kleidern? Die Leute mit schönen Kleidern leben in Palästen. 26. Nein. Was habt ihr sehen wollen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, Johannes ist mehr als ein Prophet. 27. Es steht über ihn geschrieben, ich schicke meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bereiten. 28. Ich sage euch, Johannes ist der größte Prophet, der je geboren wurde. Aber der kleinste Mensch im Reich Gottes ist größer als er. 29. Alle Leute, die zuhörten, und die Zöllner sagten, dass Gott recht hat. Denn sie ließen sich von Johannes taufen. 30. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer ließen sich nicht von Johannes taufen. Sie wollten nicht, dass Gott ihnen hilft. 31. Mit wem soll ich die Leute von heute vergleichen? Wie sind sie? 32. Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und rufen, wir haben für euch Musik gemacht, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben geweint, aber ihr habt nicht getrauert. 33. Johannes kam und aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. 34. Der Sohn des Menschen kam und aß und trank. Da sagt ihr, seht, er isst und trinkt zu viel. Er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. 35. Gottes Weisheit zeigt sich in allen, die zu ihr gehören. 36. Ein Pharisäer bat Jesus, bei ihm zu essen. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. 37. Eine Frau in der Stadt hatte viele Sünden. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers ist. Sie kam mit einer Flasche mit Öl. 38. Sie stellte sich hinter Jesus und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit dem Öl. 39. Der Pharisäer sah das und dachte, wenn Jesus ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine Frau ihn berührt. Sie hat viele Sünden. 40. Jesus antwortete ihm, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, ja, Lehrer, sag es mir. 41. Ein Mann hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare. Der andere schuldete ihm 50 Denare. 42. Sie konnten das Geld nicht bezahlen. Da schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? 43. Simon antwortete, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus sagte, du hast richtig geurteilt. 44. Dann wandte sich Jesus der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. 45. Du hast mich nicht geküsst. Aber sie hat immer wieder meine Füße geküsst, seit sie hereingekommen ist. 46. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Aber sie hat meine Füße mit Öl gesalbt. 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat mir viel Liebe gezeigt. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. 48. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. 49. Die Leute am Tisch fragten sich, wer ist dieser Mann? Er vergibt sogar Sünden. 50. Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden.